Warum soll ich nicht sagen, dass unser Sound der beste ist? Warum soll ich dich nicht Schlampe nennen, du bist die letzte Bitch? Warum soll ich mich nicht jedes Wochenende abschießen und wirklich so lange bleiben, bis die ganzen Clubs schließen? Warum sollte ich diesen Leuten ins Gesicht lachen, obwohl ich sie nicht leiden kann und weiß, dass sie mich hassen? Du brauchst Geld, ich schau lieber selber zu, wie du es kriegst. Wenn du keines hast, keines machst, dann bist du gefickt. Warum sollte ich nicht noch ein paar Lieder aufnehmen? Ich schätze, es wird noch früh genug so sein, dass wir aufgeben. Warum sollte ich zu irgendeinem von euch aufsehen? Ich kann euch nicht ausstehen, ihr seid schwul und braucht Fame. Warum sollte ich so sein wollen wie ihr? Alles, was sie an dir mag, ist das Einkommen von dir. Warum sollte ich nicht einfach so bleiben, wie ich bin? Ich gebe keinen Fick auf euch Schmocks, denn ich schreibe wie ein King. Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute. Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute. Warum sollte ich so tun, als wär ich nicht der Größte? Und wenn ich alle haben, kann mich mit einer Bitch vertrösten. Warum sollte ich eigentlich nicht alle von euch weg sein töten? Ich muss jetzt gehen, Baby, denn grad ist es am schönsten. Warum sollte ich so tun, als wollte ich, dass ihr mich liebt? Warum sollte ich nicht sagen, ich bin nur glücklich, wenn ich voll bin? Du solltest nicht glauben, dass ich zu stolz bin, jemand zu folgen, wenn er den Weg zu den Sternen kennt, den Weg durch die Wolken. Ich weiß auch nicht, was ihr wollt, denn es interessiert mich nicht. Homie, glaub mir, außer mir interessiert mich wirklich nix. Warum sollte ich keine Tracks machen, die euch zum Saufen motivieren? Sollte ich so tun, als gäbe es hier nicht schon tausend so wie wir? Warum sollte ich den ganzen Schwachsinn von wegen du kannst es schaffen erzählen und so tun, als wär ich erwachsen? Vielleicht sollte ich es tun, doch ich werde es nicht machen. Du wirst noch früh genug lernen, was Hass ist, also glaub mir das. Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute. Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute. Warum sollte ich sagen, ich wär nüchtern, auch wenn ich stockbesoffen bin? Warum sollte ich nen Fick geben, wenn ich nicht betroffen bin? Wenn ich getroffen bin, warum sollte ich hoffen? In der Welt gibt es nur Farben, wenn die Flaschen ständig offen sind. Und das ist echt so, als ob ich es nicht anders kenn. Warum sollte ich nur Hobbyhuren nicht einfach Schlampe nennen? Ich bin ein Standardmensch, lass keinen an mich ran, der denkt, dass ein Bier, ein Kuss, ein Fick schon reicht, wenn uns Gedanken trennen. No way. Warum sollte ich zweimal nach nem Feature fragen? Warum sollte ich bei der falschen Frau immer wieder schlafen? Schluss und da. Warum nur ein Schluck, wenn wir einen Liter haben? Nie atmen Tiefschlag, bis die Beine dir den Dienst versagen. Und im März, warum sollte ich tun, als wär hier alles schlecht? Alles fake, alles scheiße, wenn es hier um alles geht. Alles dreht sich um mich, dieser Sound, sicker Shit. Warum sollte ich weinen, wenn der Sturm nur ein Gewitter ist? Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute. Warum sollte ich tun, als wären wir alle Freunde? Guck, warum sollte ich so tun, als hätten wir keine Träume? Warum sollte ich sagen, dass mir das hier nichts bedeutet? Das ist alles, was ich schreib, das ist mein Leben, Mann, bis heute.